Seht, Meier ist angenehm. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich habe es hier, hier und hier. Ihr Pass, bitte. Ach, den Pass müssen Sie. Ja, können Sie alles kontrollieren. Tichtmeier, ne? Stimmt hundertprozentig. Und falls Sie das gleich notieren wollen, ich habe es hier, hier und hier. Jo, immer reinspaziert. Und so eine Signale im Plattel Kapitalien. Oh, für mich? Das ist ja totschick. Aber ich bin keine Hausfrau, aber schmuddelt weiß nicht ein bisschen auch leicht. Und falls Sie der Schwester sind, ich habe hier, hier und hier, ne? Tichtmeier ist angenehm. Ich bin Neuzugang, ich soll hier essen. Ja, bitteschön. Hier auf diesen Dingen, ja. Eine Speisekarte, bitte. Danke. Ja, jetzt ein Ding. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Ihre Diät. Ich habe es hier, hier und hier. Sie, Herr Doktor, mal eine Frage vorweg. Sie sind doch im Zimmerpreis mit inklusive, ne? So, Vollpension, Fangopackung und Massage und einmal Arzt. Das habe ich nämlich schriftlich. Sag doch nicht hinterher noch was. Kommt, denn meine Amanese, also Krankengeschichte, das geht schon in meiner Jugend rein. Da habe ich die ganze Kinderkrankheiten mitgemacht, so Ziegenpeter, weiß ich nicht, von dort auf Italienisch, Pietro die Dingens, ne? Wo haben Schmerzen? Ja, wo Schmerzen habe. Also wie? Also ja, in der rechten Schulter und beide Knie. Also, hier. Hier und hier. Adolf Tichtmeier, Stube 314. Einmal zur Behandlung. Hier ist mein Warenbegleitschein. Danke. Bitte Kabine 11. Molto grazie. Macht man das jetzt unten mit oder ohne? Pronto. Cosa vuoi, nella mia cabina? Danke, hat genügt. Hab schon genug gesehen. Was ich den Badehose über an. Buongiorno. Ja, nur muss der wie auf so ein Kuchenblech. Tut er den Teich erstmal schön breit schmieren, wenn schon mal Steinchen drin sind oder Zaretten kippen, die tut er rauspolken, weil sowas ist ja im Preis nicht mit drin. Und dann guckt er einen an für zum Maßnehmen, da er weiß, wie viel von dieser Matsche er da brauchen tut, damit unser einer nachher nicht auf eine Seite trocken liegt. Und wenn er denn mit seiner Pampe da zufrieden ist, dann, oh, Junge, du, ach, das ist vielleicht warm. Das kriegt man jetzt so zum Anklimatisieren. Erstmal einen Rücken eingesaut und dann muss man sich da mittendrin setzen. Ach, ich hab mit so einem schlechten Gewissen in meinem Untergrundbewusstsein, weil was ist mal als Kind zur Reinlichkeit angehalten worden, noch und noch. Und jetzt bekleckert man sie hier mit Schmackes in diesen unbekannten Kleister. Ich meine, wenn ich als Wildschwein geboren wäre, würde ich mir da ja nichts bei denken, aber so. Und heiß ist das, heiß und fest. Ach du, so muss ich einen Kalbsrollbraten fühlen am Sonntag um 10:30. Jetzt liegt man so da, kann sich nicht rühren. Ja, 20 Minuten, sind eben 20 Minuten und das zieht sich ganz schön. Da kann man nichts weiter machen als sich Gedanken. Zum Beispiel, ob die den Lottoschein auch abgegeben haben zu Hause. Ich hatte noch extra im Küchenschrank gelegt. Könnte sein, aber wäre schon seit vorgestern Millionär und weiß es noch gar nicht. Ja, aber vielleicht besser nicht. Weil wenn man so reich ist und hätte einen Feind, der weiß, dass man hier ist, kommt hierher, gibt heimlich eine Tüte Zement im Fango, diesen Schnellbinder. Junge, das wäre ja direkt eine Mordsidee. Oder noch Mordidee für diesen alten Fernseher. Der letzte Fanglo, müsste das heißen. Für die Gesundheit, ne? Ach, wissen Sie, Gesundheit und Krankheit haben ja eines gemeinsam. Beides ist viel Einbildung. Ne? Aber ich merke inzwischen, bin ich jetzt den letzten Tag hier. Da merke ich aber ganz schön, dass ich noch nichts merke. Und das ist ein gutes Zeichen. Ehrlich, Sie, da können Sie alle Herrschaften hier fragen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich, mein einen hilft es meinetwegen schon den dritten Tag. Die haben dann aber meistens dann auch ganz schlimm. Aber die meisten Kurgäste, die sind so Zeitzünder. Die spüren den Fango erst nach einem Vierteljahr, nicht, oder nach einem halben. Ja, dann nehmen sie, wenn sie wegfahren, diese Vorfreude mit, dass sie vielleicht ihre Malessen doch mal dann in die Heimat loswerden. Und viele sind ja auch Stammgäste. Ja, ist logisch. Wenn es geholfen hat, dann kommen die gerne wieder hierher. Und bei wem es nicht geholfen hat, der muss sowieso so lange wieder herkommen, bis es geholfen hat. Naja, aber ist egal. Wenn ich morgen wieder in mein Auto sitze, dann nehme ich aber was Schönes von diesem Fango mit. Herrschaften, es gibt noch Wunder zwischen Himmel und Erde, besonders hier in Italien. Ich muss mal von sagen kann, ob sie funktionieren, das weiß man nicht genau, aber wie sie funktionieren, das weiß bestimmt kein Aas. Ehrlich. Da ist nichts Schlimmes drin. Das ist alles Fango. Die zwei hier für unsere Oma, ihr Gicht. Den kriegt mein Schwager für sein Ischias. Und den sollen sich Emmy und Lisbeth teilen. Und die zwei, das sind meine Reservekanister. Ich muss mal sagen, mein letzter Fango. La macchina sovraccarica. Was ist? Zu viel Gewicht. Ah, nein, Herr Carabinieri, ich brauche so viel. Ich habe es hier, hier. Und hier, Moment mal. Ich glaube, ihr könnt den nachspannen. Schon mit anfangen, nicht? Das dauert hier noch ein bisschen. Ich muss das hier erklären.